Hallihallo, schön. Ja, herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe des Schrottcastes, wie wir dieses Projekt getauft haben. Wir wollen uns erstmal vorstellen, ich bin der Arten Tramps. Und mein werter Name ist der Viper Soup. Und gemeinsam sind wir. Haben wir eigentlich ein Thema heute, sag mal? Haben wir ein Thema vorbereitet? Nein, wir haben kein Thema heute. Wir wollten heute eigentlich nur mal dumm labern. Und das können wir. Da haben wir eine Ausbildung da drin, ja. Wir haben beide zwischen der 5. und der 10. Klasse einen wöchentlich fünftägigen Kurs besucht. Dummschwafen, jetzt aber richtig. Von die Schritte her. Ja. Wir waren auch zusammen in dem Kurs Heilatmen und Abnehmen. Warst du da auch dabei? Da war ich auch dabei, ja. Achso, ich dachte mir, hat nicht recht viel gebracht, ne? Ja. Ja, ja. Ja, bei mir auch. Klaus ist Pflicht, ne? Ja, schon klar. Ja, wie ihr seht auch, wir mögen uns nicht besonderlich, ja, ne? Arschloch. Ich wollte gerade sagen, ja. Ja. Brüder im Geiste. Zwei Idioten der Serie, danke. Mhm. Hör auf, aus dem Maul zu stinken und das Ramadan zu nennen. Ja, genau. Das so Mundschutz zitieren, das können wir auch noch gehen, ja. Ja, sehr schön. Ich steck auch nicht meinen Penis in deine Frau. Ich hab keine Frau. Verdammt. Und, ne? Mhm. Mhm. Kleiner Ressourcenkonflikt hier. Ja. Weil du dumm bist. Ich bin nicht dumm. Ich hab eine Brille auf. Ich bin schlau. Du hast drei Frauen von vier Kindern. Und ist ja quasi ein L-I-A-F. Viel? Ja, ein Viel. Ja. Mögen wir alle diese lustigen Sendungen, zum Beispiel Jerry Springer Show und Steve Wilkos? Ja, die gucke ich auch die ganze Zeit. Ich schon, ja. Ich nicht, ich habe keine Ahnung, wie ich die eigentlich, abgesehen davon, dass ich bei mir auf dem Fernseher sowieso kein Fernsehen sehen kann. Ist bei mir auch so. Ja, das kann ja, nicht okay, das Problem. Ist ja egal, machen wir mal weiter. Ja, über was labern wir heute eigentlich? Über was labern wir heute? Ja, das ist eine gute Frage, weil wir haben da eigentlich noch gar nichts festgelegt. Das ist ja erstmal. Ja, können wir eigentlich aufhören, ne? Ja. Geh mal Hause, geh mal ein Bier trinken. Ja. Ja, ne? Ja, ja. Wobei Bier, gibt's ja noch was Besseres, ne? Ja, Met, ne? Ja, Met. Ja. Ich trinke gerne Met. Ich dachte, du wolltest dem Met auf was Bestimmtes raus. Ja, ich wollte auf was Bestimmtes, gut, dass du mich dran erinnerst. Und zwar wollte ich auf dieses herrliche Summer Breeze Poster, 2009 Poster, raus. Das Summer Breeze ist ein Festival, das ist natürlich jedem von euch ein Begriff, findet jährlich in der zweiten Augustwoche in Dinkelsbühl oder bei Dinkelsbühl statt. Und da geht's einfach nur derbe zur Sache und da bin ich eigentlich seit 2 Jahren regelmäßig am Start. Also ich war bisher 2-mal dort. Arschloch. Ich war 3-mal da. Du warst 3-mal da? Ja, 2-mal komplett die 3 Tage und 1-mal für 1 Tag, weil da war ich noch zu klein. Oh. Also mit 9. Ja, auf jeden Fall sehe ich da gerade das Poster bei mir an der Wand hängen. Zufällig hängt das bei dir an der Wand. Wie kommt das da denn hin? Ja, keine Ahnung. Ich hab's dann an die Wand getackert. Ne? Weil weißt ja, heb nie ab vom Acker ohne deinen Tacker. War ich letztes Jahr, ist ja jetzt ein bisschen kälter als damals. Hier schön ja, Sonne auf. Klimaerwärmung, nicht wahr? Kam ein Gletscher vorbei. Ja, ja, mit dem Eisband drauf. Ja, und wie gesagt, hammergeile Bands. JBO, oder geil, sorry, Exclamatory Grindfuckers. Haben leider nur im Partyzelt gespielt, es war ein bisschen voll da. Was, ihr oder das Zelt? Also, ich war voll. Ja, deswegen habe ich auch Amon Amarth verpasst. Ja, ich könnte mich im Nachhinein immer noch schlagen dafür. Okay, weiter. Du wolltest irgendwie auf Met hinaus? Ich wollte irgendwie auf Met hinaus. Ja, genau. Wir haben da nämlich neue Freunde kennengelernt. Die kommen aus Frankfurt. 2 davon, genau gesagt, aus Bad Homburg. Die weltbekannte Bonzenstadt, in der es laut eigener Aussage von den Zweien mehr Zecken und Goths gibt als irgendwo anders. Weil die einfach keinen Bock haben auf die Kohle von ihren Eltern. Was ich an sich sehr geil finde. Außerdem waren die 2 Kiffer vor den Herren. Und der eine war glücklicherweise noch Drogendealer, also hatten wir auch kein Problem mit Stoff da. Also das war echt supi. War richtig Knorke. Wie gesagt, die hatten auch noch irgendwie, ich glaube, 5 Liter Kanister Met dabei und sowas. Ich habe meinen auch noch dabei gehabt. Und wir haben uns einfach nur am ersten Tag, dem Aufbautag, am Mittwoch, so weggeballert und dann noch gekifft. Und dann waren wir richtig, richtig breit. Also das war sehr schön, ja. Und das machen wir dieses Jahr wieder, oder? Oder besser gesagt, nächstes Jahr. Es ist ja noch 2009. Yo! Ich werde auf jeden Fall meine... Ich packe meinen Koffer. Oh ja, spielen wir meinen Koffer. Ja, ich packe meinen Koffer für Summer Breeze 2010. Einen Trolley-Koffer vom Spiegel übrigens, die Euro bekommen. Hast du wirklich den iPod ausgesucht? Weil es nur noch eine Kaffeemaschine gab. Achso, ja gut, dann. Und in die Kaffeemaschine kann man keine Klamotten reinpacken. Hier kann man schon, aber... Ja, aber wieso nicht den iPod? Wegen der Kaffeemaschine, oder warum? Es gab nur Kaffeemaschine, oder... Auf jeden Fall, ich packe meinen Trolley für Summer Breeze 2010 und packe ein... meine Shisha. Ich packe meinen Koffer für Summer Breeze 2010, packe hinein meine Shisha und... deinen Gothic-Mantel. Baumwoll bis zum Boden. Wird das nicht ein bisschen warm? Ach, das geht schon. Es gibt ja auch kältere Tage. Und nachts. Ich packe meinen Koffer für Summer Breeze 2010 und packe eine Shisha, ein Gothic-Mantel, Baumwoll bis zum Boden, Papers, Tabak und jede Menge Feuerzeuge. Oh, das wollen wir zu viel sagen. Aber die, mit den Feuerzeugen, das ist richtig, weil die verbieten man. Die wickel ich aber zusammen, die habe ich immer im Pack. Ach so, okay. Ach, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Ich habe gedacht, du brauchst ja ein Überfeuerzeug. Ja, ein Überfeuerzeug. Ein Überfeuerzeug. So ein großer Kanister mit einem riesigen Weltstein drauf und ein ja praktisch ein Rohr, was rausragt. Da kommt dann das Gas rausgeschossen und auf der Flamme kann man praktisch so 10 Hähnchen drin. Ja, das oder ein 10-jähriges Kind locker in 5 Sekunden gar machen, ja. Aber du brauchst halt zum Andrehen von dem Teil auch 2 starke Jungs und dann noch 5, die es festhalten. Okay, also, ich packe meinen Koffer für Summer Breeze 2010, packe hinein eine Shisha, meinen Gothic-Mantel, Baumwoll-Bodenlang, Papers, Tabak, jede Menge Tabak und Feuerzeuge. Natürlich mein Mut und mein Mython. Ja. Gibt's eigentlich auch noch was anderes außer Met, an das du denkst? Ja, Schnaps. Ich denk auch noch an was anderes außer Met. Mädchen. Der war so schlecht, ne? Ja, aber der musste sein. Naja, sehr klar. Ja, okay. Also, ich packe meinen Koffer für Summer Breeze 2010, packe hinein meine Shisha, mein Gothic-Mantel, Baumwolle, scheiße, das ist schon schwer. Baumwolle bis zum Boden. Wollen Sie den 50-50-Joker einsetzen? Papers? Den Telefon-Joker. Papers? Nein, ich nehme nicht Günther ja auch mit. Der soll sich selber eine Eintrittskarte kaufen. Jede Menge Tabak und noch viel mehr Feuerzeuge. Und dann nehme ich noch jede Menge Met und mein Methorn mit. Ich auch. Und meins ist größer. Also, dafür habe ich einen Rufhorn. Das Horn von Gondor! Das klingt ja beschissen. Und was packe ich noch ein? Das ist eine gute Frage. Eigentlich gar nicht mehr, ja? Ich komme nackig und habe nur das dabei. Nein. Da gab es aber jemanden letztes Jahr, ne? Der hat sich mit Edding dann irgendwie so drauf hinten drauf geschrieben, finscht gut, mit Telefonnummer. Und ist dann immer nackig quer über den Zeltplatz gelaufen. Ja, wem es gibt. Es gab auch 2 Leute im Borat, Stringtanga, Badeanzug. Das ist ekelhaft, wenn man das Teil hinten nur zur Seite nimmt. Nee, vor allem, es kamen immer Leute vorbei, die den voll verarscht haben. Erstens das und zweitens, die ihm dann einfach hinten den Badeanzug gepackt haben und gnadenlos hochgezogen haben. Ich hätte das nach hinten gezogen und einfach mal schnalzen lassen, ja. Was packe ich denn noch ein? Ich packe, wie lange dauert es? Ich einfach noch ein bisschen so. Ja, 5 Tage. 4 Tage, ne? 5 Tage, ja, dann packe ich Tag. 10 Unterhosen ein. Ja, also ich nehme, wie immer, 2 Hosen, eine kurze, eine lange, ein T-Shirt, ein Pullover, 2 Unterhosen, 3. Meine Klappstühle, meine Lieblingsklappstühle. Meine 3 Stück. Da auch einen. Da kriegst du auch einen Stoff von. Ja, das sind die von Nuclear Blast, ne? Nuclear Blast, wenn ihr das hört, ich will von euch gesponsert werden, ne? Nuclear Blast.